Telekom Fernsprecher Bobstraße an Radio Aporee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Trinkhalle, an der man neben Getränken auch Zeitschriften, Süßigkeiten und Zigaretten erwerben kann. Ansonsten an diesem sehr aufgeräumten Ort keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.